leicht gesagt, dass man vergisst, wie mit einem Schlag alles zu Ende ist. Leicht gesagt, dass man versteht, dass was auch kommt, alles auch wieder geht, genau wie du. Diana, kannst du mich hören? Wann immer ich dich sehen will, mach ich die Augen zu, genau wie du. Diana, kannst du mich hören? Wann immer ich dich sehen will, mach ich die Augen zu, genau wie du. Yeah.